Sofort sprinten beide rüber, doch die Entwarnung kommt sogleich in Form eines lapidaren Bartschalehaller. Svenno ist unverletzt, lediglich auf der Stirn hat er eine Schramme. Alle drei besten Freunde fallen sich um den Hals. Bart Gara hat Tränen in den Augen. Doch wer gedacht hat, diese Szene dauert seine Zeit, der hat sich getäuscht,